Es war so schön, hat Spaß gemacht. Wir haben uns von Herzen zugelacht. Ein schönes Fest, wir waren sorgenfrei. Leider ging's zu schnell vorbei. Wir freuen uns aufs Wiedersehen. Mag bis dahin auch noch so viel geschehen. Ein neues Fest bringt wieder neues Glück. Schenken wir es die Musik. Sie mit Freude.